Montag, 19.31 Uhr, irgendwo in der South Bronx, New York. Bitte, bitte, lass sie wegbleiben. Oh, bitte nicht. Ich hab doch nichts gesehen. Ich hab wirklich nichts gesehen. Da sind sie. Oh Gott. Sie kommen. Hallo? Ist jemand hier? Laurie? Hank? Laurie, was zum Teufel machst du denn hier? Dasselbe könnte ich dich fragen. Hör zu, du musst gehen. Hank, du bist ja leichenblass. Du darfst nicht bleiben, du musst verschwinden, schnell. Laurie Ball blickte ungläubig auf ihren völlig zerrütteten Kollegen. Hank Stone, der Reporter, der sich vor nichts fürchtete, der Mann, der die New Yorker Unterwelt kannte wie seine eigene Westentasche, der die schonungslosesten und aufsehenerregendsten Berichte über die Schattenseiten der Millionenstadt schrieb, kauerte wie ein Häufchen Elend hinter einem von Dreck und Schimmel überzogenen Sofa. Was war mit ihm geschehen? Seit über 2 Wochen war Stone nicht in der Redaktion erschienen, recherchierte wieder einmal im Verborgenen. Laurie hatte keine Ahnung, um was es sich bei seinen Nachforschungen handelte. Dass sie ihren Kollegen hier in der Betonwüste von Mauritania traf, war purer Zufall. Ihre eigene Story, nämlich das Schicksal eines rauschgiftsüchtigen Mädchens aus gutem Hause, hatte sie in dieses leerstehende Gebäude geführt. Aber was machte Hank hier? Arbeiteten sie, ohne es zu wissen, an derselben Geschichte? Ich bin hier mit einer jungen Frau verabredet, die... So, geh doch endlich! Sonst kriegen sie dich auch noch! Wer sind Sie? Ich kann's dir nicht sagen. Also gut, dann bleib ich. Du darfst nicht bleiben. Dann komm mit mir in die Redaktion. Ich kann nicht. Die finden mich überall. Hast du Ärger mit der Mafia? Die Mafia? Die Mafia, verdammt, das sind Cops. Die Polizei ist hinter dir her? Nein, nein, nein, nein. Nicht die normale Polizei. Es sind... Was? Na los, raus mit der Sprache. Sie kommen aus der Hölle. Was? Hast du denn nicht gemerkt, wie ruhig es hier auf den Straßen ist? Hier in der South Bronx. Normalerweise ist da draußen der Teufel los, aber jetzt nicht mehr. Die haben alle Angst. Wovon redest du? Selbst die Gangs verkriechen sich, wenn die Cops unterwegs sind. Laurie, bitte, bitte. Du musst mir glauben. Du bist in größter Gefahr. Aber was? Da sind sie. Es ist zu spät. Ach, jetzt bleib doch mal ruhig. Hier, nimm das. Dein Notizbuch? Da steht alles drin. Das Revier an der 123. Corporal Wandin, er kann dir helfen. Wer? Ray Wandin. Und jetzt versteck dich. Na los! Laurie erschrak über Hanks Gesichtsausdruck. Er meinte es ernst. Todernst. Die Journalistin nickte kurz, dann schritt sie in den dunklen Nebenraum, lehnte sich hinter einem verrosteten Blechschrank mit ihrem Rücken gegen die Wand und lauschte. Zunächst geschah nichts. Eine unheimliche Stille lag über dem Gebäude. Und dann hörte sie die Schritte. Mehrere Männer kamen die Treppe hinauf. Laurie hielt den Atem an, wagte nicht, sich zu rühren. Und was sie dann aus dem Zimmer nebenan vernahmen, ließ ihr Blut gefrieren. Laurie stand da wie gelähmt. Sie ahnte, dass etwas Schreckliches passiert war, wusste aber nicht, wie sie jetzt reagieren sollte, ob sie ihr Versteck schon verlassen konnte. Hank? Hank, bist du da? Hank? Irgendetwas war nebenan. Vielleicht ihr Kollege, der verletzt am Boden lag und Hilfe brauchte. Ja, das musste es sein. Mit zitternden Knien tauchte Laurie aus ihrer Deckung und schlich langsam zur Tür. Hank, so sag doch etwas. Wo bist du? Hank? Die junge Frau glaubte, den Verstand zu verlieren. Im Treppenhaus lauerte, beleuchtet vom einfallenden Abendrot, eine Kreatur, die direkt aus der Hölle gekommen zu sein schien. Das Wesen trug die Kleidung eines Polizisten samt Uniformjacke, Koppel und Mütze. Doch auf dem Hemdkragen mit der korrekt gebundenen Krawatte saß kein menschlicher Kopf. Laurie starrte in die leeren Augenhöhlen einer blanken, grinsenden Skelettfratze. Nein! Nein! Laurie war zurück in den Nebenraum gestürzt, hatte die Tür hinter sich ins Schloss geworfen und stemmte sich nun dagegen. Der Horrorkopf schlug von der anderen Seite gegen das Holz, das die harten Stöße auf Laurie übertrug. Nein! Aufhören! Hilfe! Laurie blieb keuchend hinter der Tür stehen, wagte nicht zu hoffen, dass der Kopf aufgegeben hatte. Dann hörte sie, wie draußen ein Motor angelassen wurde. Die Reporterin stolperte zum Fenster, in dessen Rahmen nur lose einige Splitter hingen, und schaute hinaus auf die Straße. Ein Patrolcar wartete vor dem Haus. Der Skelettkopf, der vor wenigen Sekunden noch Laurie nach dem Leben getrachtet hatte, rannte aus der Eingangstür auf den Wagen zu und stieg ein. Mit quietschenden Reifen raste das Fahrzeug die Straße hinunter und seine rotglühenden Rücklichter verschwanden schon bald hinter einer Kurve. Laurie sackte in die Knie, zitterte am ganzen Leib. Sie hatte den Eindruck, der Hölle entkommen zu sein. Doch sie durfte sich jetzt ihren Gefühlen nicht hingeben. Ihr war klar, dass die Horrorcops zurückkommen und nach ihr suchen würden. Sie atmete zweimal tief durch, dann rappelte sie sich wieder auf und rannte um ihr Leben. Montag, 20.04 Uhr, Polizeirevier auf der 123. Straße, New York. Ja, bitte. Ich muss etwas melden. Eine Entführung. Bitte öffnen Sie. Moment. Ach, danke. Sie werden nicht glauben, was ich gesehen habe. Nur mal eins nach dem anderen, Lady. Wie ist Ihr Name? Laurie Ball. Okay, Mrs. Ball. Wer ist entführt worden? Ein Kollege von mir, Hank Stone. Wann? Es ist keine 30 Minuten her. Wo? Ganz in der Nähe, ein paar Straßen weiter. Ich habe alles gesehen. Was haben Sie gesehen? Das ist nicht einfach zu erklären. Hank wurde von Cops entführt. Von Cops? Ja. Cops von diesem Revier? Nein, hören Sie, diese Cops waren nicht normal. Sie waren, ja, wie soll ich das sagen? Betrunken? Nein, sie waren skelettiert. Ach du Scheiße, noch so eine. Was meinen Sie mit noch so eine? Ich weiß auch nicht. Erst kehrt in dieses Viertel der Weltfrieden ein und jetzt kommen dauernd irgendwelche Spinner angerannt, die Skelettkops gesehen haben wollen. Bei allem Respekt, Sergeant. Tucker. Sergeant Tucker. Erstens spinne ich nicht und zweitens gibt es diese Cops wirklich. Ich habe sie gesehen. Schon klar. Sollen wir Ihre Aussage aufnehmen? Sie glauben mir nicht, wie? Das heißt, Sie leiten keine Fahndung ein? Nicht nach 30 Minuten. Wenn Ihr Kollege in den kommenden 2 Tagen nicht auftaucht, dann suchen wir nach ihm. Warum soll ich dann eine Aussage machen? Weil es Ihr Recht ist, Lady. Na, großartig. Ist Corporal Wandin hier? Ray! Ich bin Corporal Wandin. Kannten Sie meinen Kollegen vielleicht? Nein, wieso? Hank hat von Ihnen gesprochen. Von mir? Ja. Kennst du die Lady? Noch nie gesehen, Tucker. Sie wollen mir nicht helfen, oder? Das hat mit Wollen nichts zu tun. Wir haben Vorschriften, an die wir uns halten müssen. Na, prima. Dann vielen Dank für Ihre Mühe. Ach, Mrs. Ball. Ja? Haben Sie ein Auto? Ja, aber nicht bei mir. Ich bin mit einem Taxi gekommen. Ah, vielleicht sollte ich Sie nach Hause fahren. Ja, mach nur, Ray. Ist eh nichts los heute Nacht. Warten Sie. Ich fahre Sie. Woher kommt denn plötzlich diese Ritterlichkeit? Ich hatte den Eindruck, dass wir Ihnen das schuldig waren. Ihr Vorgesetzter weniger. Ja, Sie müssen ihn verstehen. Er hat tagtäglich mit den miesesten Typen zu tun und zu viel gesehen, als dass er allein den Worten eines Menschen noch glauben könnte. Und was ist mit Ihnen? Was soll mit mir sein? Glauben Sie mir. Was ich glaube, spielt keine Rolle. Oh, für mich schon. Hank hat mir vor seiner Entführung gesagt, Sie könnten mir helfen. Hat er das? Ja. Also gut. Ja, ich glaube Ihnen. Aber sagen Sie das bloß nicht meinem Chef. Dann haben Sie die Skelette auch gesehen? Nein. Und Ihren Kollegen kenne ich auch nicht. Wirklich nicht. Aber ich fühle, dass etwas geschehen ist. Vor einigen Nächten hat es begonnen. Sehen Sie sich die Straßen an. Keine Schlägereien, keine Verbrechen. Mein Vater behauptet, die Zeit des Todes sei nahe. Die Zeit des Todes? Was ist das? Eine Legende, ein Glaube. Wissen Sie, offiziell kommen wir zwar aus dem Süden, aus Louisiana. Mein Großvater hat dort noch als Sklave auf den Baumwollplantagen gearbeitet. Doch die Wurzeln unserer Familie liegen auf den westindischen Inseln. Dort war mein Großvater ein Priester. Sie wissen schon, Voodoo und all das Zeugs. Oh. Schon damals hatte meinem Vater von der Todeszeit erzählt, die dann kommen würde, wenn niemand damit rechnet. Wenn die Menschen nicht mehr menschlich, sondern nur noch auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Es ist, wenn Sie so wollen, eine apokalyptische Vision. Und Sie meinen, wir sind schon so weit? Ich weiß es nicht. Mein Vater glaubt es. Verzeihen Sie, wenn ich mich so aufdränge, aber könnte ich mit Ihrem Vater mal reden? Naja, er ist krank, liegt den ganzen Tag im Bett. Oh, bitte, ich möchte ihn nicht aufregen. Es ist nur, Ihr Vater ist der einzige Anhaltspunkt, den ich bis jetzt habe. Wollen Sie auf eigene Faust nach Ihrem Kollegen suchen? Den Dingen auf den Grund zu gehen, ist mein Beruf, Mr. Wandin. Also gut. Hier ist meine Karte. Darf ich vielleicht jemanden mitbringen? Also, ich weiß nicht. Er ist Europäer und ein Fachmann für das Übernatürliche. Na, da müsste ich meinen Vater erst fragen. Wie heißt Ihr Bekannter denn? Sein Name ist John Sinclair. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte. Und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Dienstag, 5.10 Uhr morgens, an einem Seitenarm der Themse nahe der New Docks, London. Ich hab's, John. Da vorne. Emily. Tatsächlich, das ist sie. Ziemlich abgewracktes Schiff, was? Allerdings, Grimes würde sich genau sowas als Unterschlupf suchen. Wie machen wir's? Ich schlage vor, du bleibst oben, während ich den Kerl unter Deck aufscheuche. Wenn er wirklich da ist. Das werden wir bald wissen. Komm. Es war schon die fünfte Nacht, die Zuko und ich uns um die Ohren schlugen. Wir suchten immer noch nach Grimes, einem gefährlichen, leichenfressenden Ghoul, der mir beim letzten Fall entwischt war und nun hier in London sein Unwesen trieb. Wir hatten Schrottplätze, abbruchreife Häuser und sogar Teile der Kanalisation durchkämmt. Alles ohne Erfolg. Dann der Anruf. Grimes war in einem Hafen gesehen worden, auf einem alten Containerkahn namens Emily. Das Schiff war mit dicken Tauen an den Pollern des Stegs befestigt und machte einen ziemlich heruntergekommenen Eindruck. Vorsichtig sprangen Zuko und ich an Deck und schlichen leise mit schussbereiten Waffen zum Steuerhäuschen. Eine Holzstiege führte in den Bauch des Kahns. Dort unten war es stockfinster. Ohne Taschenlampe konnte ich nichts erkennen. Dafür roch ich etwas. Moder. Zuko warf mir einen wissenden Blick zu. Er ist da unten. Okay, ich jag ihn raus. Hier, die Taschenlampe. Ja, gib her. Sei vorsichtig. Keine Sorge, ich mach das schon. Hey, Grimes. Ich weiß, dass du hier bist. Los, komm raus oder ich hol dich. Na? Wo steckst du? Etwa in dem Schrank hier? Ah, dann vielleicht unter den Kojen. Hä? Hier kommst du nicht mehr raus, das verschwindet. Hey, stopp! Stehen bleiben! Er kommt, Zuko! Hab ich dich da! Ich kletterte dem Dämon hinterher. Jetzt hatten wir ihn. Doch als ich wieder an Deck war und den Ghoul, den Zuko mit seiner Beretta in Schach hielt, sah, kam die Ernüchterung. Hey, das ist er nicht. Aber er kann uns vielleicht sagen, wo Grimes ist. Na los, rede. Nichts werde ich euch sagen. Grimes wird euch töten und dann werden wir euch fressen. Die nächste Kugel sitzt zwischen deinen Augen und jetzt raus mit der Sprache. Wo ist Grimes? Er ist weg. Ich warne dich nicht noch einmal. Ich weiß es wirklich nicht. Ich soll hier auf ihn warten. Warum? Weil er uns Ghouls vereinigen wird. Er ist unser Anführer. Und gemeinsam werden wir dich in die Knie zwingen. Das haben schon andere versucht. Aber Grimes ist besser als die anderen. Was macht dich da so sicher? Das werde ich dir zeigen. Ja! Was sollte das denn? Er hat mich plötzlich angegriffen. Der cleverste schien er nicht zu sein. Oh doch, er hat mir etwas beweisen wollen. Dass er bereit ist, für seinen Herrn zu sterben? Ganz genau. Au, warte. Ich frage mich, ob uns Grimes nicht sogar persönlich angerufen hat. Wie kommst du darauf? Naja, vielleicht war der Ghoul instruiert. Vielleicht wollte Grimes uns nur zeigen, wozu seine Anhänger fähig. Das Heck des alten Kahns platzte auseinander. Sofort sprangen Zuko und ich über Bord und noch bevor wir in das Wasser eintauchten, explodierte der Rest des Schiffs in einem gewaltigen Feuerball. Ja. Als die Druckwelle mich packte, glaubte ich, es würde mir die Lunge zerreißen. Für einen Moment sah ich Sterne, doch das kühle Nass der Themse bewahrte mich vor einer Ohnmacht. Als mein Kopf wieder durch die Wasseroberfläche stieß, blendete mich der grelle Widerschein des brennenden Wracks. Nicht weit von mir entfernt tauchte Zuko auf und gemeinsam schwammen wir zurück zum Ufer. Du hattest recht, John. Der Anruf war eine Falle. Wenn das Schiff auf einmal hochgegangen wäre, würden wir jetzt bei den Fischen liegen. Dieser Grimes hat es wirklich auf uns abgesehen. Ja, und er wird immer raffinierter. Komm, ich schätze, wir können beide eine kleine Dusche vertragen. Dienstag, 7.54 Uhr, Scotland Yard, London. Guten Morgen, Glenda. John, bin ich froh, dass Sie noch leben. Oh, Sie haben sich Sorgen um mich gemacht. Ja, was glauben Sie denn? Immerhin schulden Sie mir noch ein Abendessen. War das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung? Sie sind doch ein intelligenter Mann. Glenda, wie gern würde ich jetzt noch länger mit Ihnen rumschäkern, aber ich fürchte, der Chef hört wieder zu. Da haben Sie verdammt recht, John. Er hört zu. Guten Morgen, Sir James. Trinken Sie Ihren Kaffee und kommen Sie in mein Büro. Zu Befehl. Ach, John, eine gewisse Laurie Ball aus New York hat schon zweimal versucht, Sie anzurufen. Laurie? Wann? Zuletzt vor 10 Minuten. Dann ist es wichtig. Ich rufe Sie sofort zurück. Das habe ich mir gedacht. Aber Glenda, Sie wissen doch, dass tief in meinem Herzen nur Platz für eine Frau ist. Tatsächlich? Für meine Mutter. Was dachten Sie denn? Seien Sie bloß vorsichtig, John. Wenn Sie demnächst nach meinem Kaffee die Rennerei bekommen, wissen Sie warum. Touché. Was Laurie mir am Telefon erzählte, beunruhigte mich zutiefst. Irgendetwas braute sich in Übersee zusammen. Und für mich war es nicht gerade der beste Zeitpunkt, um aus London zu verschwinden. Andererseits konnte es noch Wochen dauern, bis Grimes wieder zuschlug. Ich hatte keine Wahl. Ich musste Laurie zur Seite stehen. Das hieß, falls Sir James damit einverstanden war. New York? Mann, John, früher arbeiteten Sie noch in England. Nun ja, Laurie Ball ist absolut glaubwürdig. Sie hat mich schon mal auf eine heiße Spur gebracht und... Ja, ja, schon gut. Von mir aus fliegen Sie. Aber sprengen Sie bitte nicht wieder jedes Budget. Natürlich nicht. Zuko kommt übrigens auch mit. Da geht's schon los. In Ordnung, ich buche 2 Plätze in der nächsten Maschine. Vielen Dank. Moment schon. Ja? Ja, er sitzt mir gegenüber. Ja, Moment. Für Sie. Sinclair? John? Bill? Ein Glück, dass ich dich noch erwische. Was ist los? Zuko hat mir erzählt, dass ihr nach New York fliegen wollt. Ja, richtig. Dann fliegen wir zusammen. Was? Sheila ist einverstanden. Ich muss einfach mal hier raus. Und was ist mit deinem Nachwuchs? Der kleine Johnny ist bei Sheila und Shao gut aufgehoben. Verstehe. Kommst du in den Yard oder gleich zum Flughafen? Was? Moment, Bill. Ich glaube, er zahlt seinen Flug selber, Sir. So, glauben Sie. Soll ich ihn fragen? Jetzt reden Sie doch nicht solch einen Unsinn. Das heißt, er kommt offiziell mit? Um Himmels Willen, ja. Und jetzt fliegen Sie, aber schnell, bevor ich es mir nochmal überlege. Danke, Sir James. Bill, komm direkt zum Flughafen. Tickets liegen bereit. Ja, bin schon unterwegs, John. K. Kaum, dass die Maschine gestartet war, fielen Suko und mir die Augen zu. Nur Bill war zum Schlafen viel zu aufgeregt. Er hatte England schon seit einem Jahr nicht mehr verlassen und freute sich wie ein Kind darauf, endlich mal wieder etwas zu erleben. Eine Stunde vor der Landung wurden wir geweckt. Die Maschine ging bereits tiefer und pünktlich um 16.30 Uhr Ortszeit landeten wir auf dem John F. Kennedy Airport in Queens. John! Laurie! Oh, John, bin ich froh, dich zu sehen. Mann, du siehst absolut umwerfend aus. Niemand kann so charmant lügen wie du. Ist Captain Hamilton noch im Dienst? Und ob, er freut sich schon darauf, dich wiederzusehen. Na, und ich mich erstmal. Oh, Verzeihung. Darf ich vorstellen, das hier ist mein Partner Suko? Freut mich. Hi, Suko. Und das hier ist Bill Connolly, ein Kollege von dir. Hallo. Sind Sie Reporter? Nur, wenn John mich bei seinen Abenteuern nicht dabei haben möchte. Wo hast du uns einquartiert? Im Essex. Eure Zimmer liegen direkt nebeneinander. Du bist großartig. Kommt, auf der Fahrt erzähle ich euch alles Weitere. Laurie hatte inzwischen herausgefunden, an welcher Story Frank Stone gearbeitet hatte. Er war einer heißen Sache auf der Spur gewesen, einem Kult, der hier in New York seit kurzem die Unterwelt aufmischte. Man nennt ihn den Kult der Roten Henker. Noch nie davon gehört. Du? Mm-mm. Was hat die Unterwelt mit dem Kult zu tun? Das weiß keiner so genau. Aber offensichtlich haben es die Henker auf einige der ganz großen Fische abgesehen. Bisher mussten die Bosse der zwei größten noch verbliebenen Verbrecherkartelle dran glauben. Gehören die Cops auch zu dem Kult? Keine Ahnung. Alles, was ich weiß, stammt aus Hanks Notizbuch. Das liegt da drüben im Handschuhfach, John. Hat außer Ihnen noch jemand die Cops gesehen? Den Aussagen des Sergeants auf dem Revier nach, ja. Und warum reagiert die Polizei nicht? Tja, sie halten das alles für einen schlechten Scherz. Wer kann Ihnen das verübeln? Auf den letzten Seiten taucht zweimal der Name Sinistro auf. Ja, ich weiß auch nicht, wer oder was das ist. Aber vielleicht kann uns der Vater des Corporals weiterhelfen. Ray Wandin? Ja. Weiß er, dass wir kommen? Er weiß von dir, John. Vielleicht wäre es besser, wenn wir ihn nicht alle überfallen würden. Geht ihr nur. Ich möchte sowieso erst einmal heiß duschen. Soll ich auch im Hotel bleiben? Nein, einen von euch möchte ich gerne dabei haben. Geht das, Laurie? Versuchen wir es. Wenn wir zu viele sind, schmeißt uns der Corporal schon raus. Als wir Bill im Hotel absetzten und weiter Richtung South Bronx fuhren, ahnte keiner von uns, dass wir bereits einen großen Fehler gemacht hatten. Hank Stone hob langsam seine geschwollenen Augenlider. Er war allein. Allein in einem dunklen Verlies. Gefesselt an eine Art Pfahl, der in der Mitte des Kerkers aus dem Boden spross. Eine Pechfackel tauchte das Gewölbe in ein gedämpftes, unheimliches Licht. Was war geschehen? Er erinnerte sich, dass ihn die Cops zusammengeschlagen und verschleppt hatten. Aber wohin? Was war dies für ein Gewölbe? Der Reporter schmeckte etwas Metallisches in seinem Mund und spie Blut. Dann hob er benommen seinen Kopf und blickte sich um. Kaum einen Meter von ihm entfernt erkannte er einen kniehohen Holzklotz mit einer runden Einbuchtung. Plötzlich war Hank hellwach. Was er sah, war nichts anderes als ein Richtblock. Hatten ihn die Cops etwa zu den roten Henkern geführt? War der Richtblock für ihn? Er kam nicht dazu, seine Gedanken zu Ende zu führen, denn plötzlich wurde hinter ihm die Tür geöffnet. Schritte. Hank hatte die Horrorcops erwartet, doch die beiden Männer, die sich nun vor ihm aufbauten, waren keine Skelette. Ihre nackten Oberkörper waren muskulös, jeder von ihnen trug eine Axt und über ihren Köpfen trugen sie zwei hellrote Kapuzen mit schmalen Augenschlitzen. Die roten Henker, schoss es dem Reporter durch den Kopf. Und sie waren nicht allein gekommen. Eine weitere Person ging seitlich an Hank vorbei und stellte sich zwischen die unheimlichen Scharfrichter. Vor ihm stand ein großer, in einen schwarzen Mantel gehüllter Mann. Und die furchteinflößende Gestalt besaß keinen Kopf. Das ist doch... Dein Schreien ist zwecklos, Elender. Niemand wird dich hören. Was wollt ihr von mir? Deinen Kopf. Aber warum? Weil du ausersehen bist. Ich will aber nicht... Dein Schicksal ist bereits besiegelt. Was habe ich euch denn getan? Was ist das hier für ein Ort? Wie kannst du ohne Kopf sprechen? Du wirst bald die Antworten auf deine Fragen erhalten. Los, nehmt ihn die Fesseln ab. Bitte, bitte, ich werde nicht über euch berichten. Ich werde alles vergessen. Ich wollte euch nicht zu nahe treten, nein, wirklich nicht. Wir waren es, die dich auf unsere Spur gebracht haben. Ihr wolltet, dass ich nach euch suche? Du bist nur ein kleines Rad in einem Spiel, das du noch nicht verstehen kannst. Henker, walte deines Amtes. Nein, bitte. Runter mit dir! Können wir denn nicht doch mal über alles... Ich sagte runter! Und jetzt befreie diesen Wurm von seinem Dasein. Nein! Nein! Dienstag, 18.10 Uhr, St. Nicholas Avenue, New York. Wir sind gleich da. Nur noch durch diese Gasse hier. Ist aber nicht gerade eine Vorzeigegegend. In London gibt's Viertel, die sehen nicht besser aus. Los, legt einen Zahn zu, Freunde. Die Jungs da schauen schon zu uns rüber. Eine nette Nachbarschaft hat dieser Wandin. Ruhig, Suko. Ah, ein paar weiße Arschlöcher. Seht mal, sie versperren uns den Weg. Lasst uns lieber wieder umdrehen. Zu spät. Dem Kerl kann keiner mehr helfen. Dem Kerl? Ja, Suko hat schon Blut geleckt. Wart's ab. Hey, stehen bleiben! Oh, hab ich da etwa das Zauberwort überhört? Pass auf, du Chink! Entweder du leckst mir jetzt die Stiefel oder ich stech dich ab, Drecksack! Wie mutig! Sind deine Freunde auch so furchtlos wie du? Hä? Was hä? Bist du taub oder nimmt dein Hirn nicht mehr als zwei Worte auf? Mann, du bist tot, Alter! Okay, das war meine rechte. Die ist meistens tödlich. Aber die linke hier, die ist noch unerforscht. Wer will? Sie rennen weg. Schade. Diese Halbstarken sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ah, guten Abend, Mrs. Ball. Corporal? Dies hier ist der Bekannte, von dem ich Ihnen erzählt habe. Mr. Sinclair aus London. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Mr. Sinclair hat noch einen Freund mitgebracht. Mr. Suko aus China. Na, das geht schon in Ordnung. Mein Vater freut sich auf Sie. Bitte, treten Sie ein. Danke. Danke. Möchten Sie etwas trinken? Nein, um ehrlich zu sein, wollen wir keine Zeit verlieren. Natürlich. Hier entlang, bitte. Dad, bist du wach? Herein, herein. Die Gentlemen sind da. Oh, bitte. Sind Sie Mr. Sinclair? Ja. Oh, bitte treten Sie näher. Ich möchte den Sohn des Lichts etwas genauer sehen. Brauchst du mich noch, Dad? Es ist gut, mein Junge. Geh nur. Wenn Sie etwas brauchen, ich bin draußen. Ich danke Ihnen. Mr. Sinclair, ich bin Henry Wandin. Ich weiß, dass ich alt und gebrechlich geworden bin. Aber zum Glück steht die nächste Generation schon bereit. Ich bin stolz, dass mein Sohn bei der Polizei ist. Und zusammen mit Ihnen wird er das Böse besiegen. Mr. Wandin. Henry. Nennen Sie mich Henry. Also gut, Henry. Woher kennen Sie mich? Schon mein Vater kannte Sie. Und der Vater meines Vaters auch. Sie sind die Lichtgestalt, die einst dem Majordomus des Satans Auge in Auge gegenüberstehen wird. Ich verstehe nicht... Oh doch, mein Freund, Sie verstehen. Nur nennen Sie den Majordomus anders als wir. Sie reden vom Schwarzen Tod? Richtig. Dann ist er hier in New York? Er ist überall. Und er ist gefährlicher denn je, wie ein verletztes Raubtier. Nach all seinen Niederlagen verliert Satan die Geduld mit seinem Verbündeten. Es steht sogar schon ein Nachfolger bereit. Ein Nachfolger für den Schwarzen Tod? Es ist eine Dämonin, die ungleich schrecklicher wüten kann als er. Und Satan vertraut ihr bedingungslos, denn sie ist seine eigene Tochter. Satan hat eine Tochter? Sie heißt Asmodina. Noch wird sie aufgebaut, noch ist sie zu schwach, aber schon bald wird sie den Superdämon stürzen wollen. Das heißt, der Schwarze Tod ist in Zugzwang. Er braucht dringend Erfolge. Deshalb hat er sich mit Sinistro verbündet. Wer ist dieser Sinistro? Er stammt von den Westindischen Inseln, war dort vor über 300 Jahren ein erbarmungsloser Voodoo-Priester, der die Toten aus den Gräbern holte, um sie zu seinen Sklaven zu machen. Zombies. Aber ein anderer Priester bekämpfte ihn. Er vereinigte die Inselbewohner und gemeinsam suchten sie in einer unheilvollen Nacht Sinistro auf und enthaupteten ihn. Aber Sinistro war nicht tot. Nein, er hatte einen Pakt mit Asmodis geschlossen. So ging er ein in das Zwischenreich und erschien den Menschen fortan, um seinen Schädel zurückzufordern. Und wo ist dieser Schädel? Man sagt, er sei irgendwo hier, in New York. Ich verstehe nicht. Was haben der Schwarze Tod und Sinistro vor? Nun, Sinistro selbst ist kein mächtiger Dämon, sondern nur ein Magier. Aber er hat starke Helfer. Die Roten Henker, die er durch die Macht des Voodoo kontrolliert. Der Schwarze Tod will sich diese Macht ebenfalls zunutze machen. Und als Gegenleistung hilft der Schwarze Tod Sinistro, seinen Schädel wiederzufinden. Wenn er das schaffen würde, wäre seine Position in der Hölle wieder gefestigt. Was haben diese Horrorcops mit allem zu tun? Sie dienen dem Schwarzen Tod. Mehr wissen Sie nicht? Nein. Sind Sie sicher? Ich weiß nur, dass Sie der einzige Mensch sind, der diesen Schrecken verhindern kann. Und deshalb wollen Sinistro und der Schwarze Tod Sie aus dem Weg räumen. Oh nein. New York ist also eine Falle. Mit Sicherheit wissen die Dämonen, dass... dass sie hier sind. Hey, sachte. Es tut mir leid, ich bin nur ein wenig erschöpft. Wir werden Sie nicht länger belästigen. Ich habe euch gesagt, was ich wusste. Hoffentlich konnte ich euch damit helfen. Oh ja, Mr. Wandlin, das konnten Sie. Besuchen Sie mich wieder? Ganz bestimmt. Versprochen. Und? Wie war es? Äußerst informativ. Ihr Vater ist ein bemerkenswerter Mann. Ich weiß. Hören Sie, wenn ich Ihnen irgendwie unter die Arme greifen kann, dann... Danke. Ich werde bestimmt auf Sie zurückkommen. Tun Sie das. Mein Dienst beginnt in einer halben Stunde. Sie wissen ja, wo Sie mich dann finden. Ja. Auf Wiedersehen, Mr. Wandin. Wiedersehen. Bis bald. Puh. Was wir da drin erfahren haben, war ganz schön starker Tobak. Und was machen wir jetzt? Lasst uns ins Hotel fahren. Vielleicht hat Bill ja noch was rausgefunden. Gute Idee. Wir sollten ab jetzt sowieso zusammenbleiben. Vorsicht, zurück, zurück! Die Axt war nur um Haaresbreite an mir vorbeigesaust und hatte eine tiefe Kerbe in den Türpfosten gerissen. Die Gestalt, die uns im Flur aufgelauert hatte, trug eine rote Kapuze und kam nun mit tödlicher Entschlossenheit auf uns zu. John, dieser Mann, er trägt die Kleidung von Hank Stone! Zurück, Laurie, zurück! Jetzt reicht's mir aber langsam mit dir. Bleib stehen! Schieß, John! Ein Schritt weiter und... Ich hab ihn, John! Daniel! Der haut ab! Den kauf ich mir! Ich stürzte die Treppe hinunter, dem Henker hinterher, der sich ebenso schnell wie geschickt bewegte und seinen Vorsprung schon ausgeweitet hatte, bevor wir an der Eingangstür des Gebäudes waren. Mit seiner Schulter brach er durch die Tür und rannte auf die Straße. Vorsicht! Der Unheimliche lag am Boden, wollte sich wieder aufrappeln. Doch diesmal war ich schneller. Ich warf mich auf ihn und schlug ihm mitten ins Gesicht, genau auf die Kapuze. Meine Faust war einfach durch den Stoff gefahren. Schmerzerfüllt zog ich meine Hand zurück, die mit voller Wucht auf den Asphalt geprallt war. Die Kapuze flog davon und ein eiskalter Schauer überkam mich. Dort, wo der Kopf des Henkers hätte sitzen müssen, glänzte nur ein dünner, kaum sichtbarer Nebel, der wie ein geisterhaftes Oval auf dem Hals saß. Ich war dermaßen perplex, dass mich mein Gegner mit einem Schlag von sich stieß und davonrannte. Verdammt! Oh. John! John! Er ist entwischt. Bist du okay? Ich glaube, ich habe noch mal Glück gehabt. Meine Hand scheint jedenfalls nicht gebrochen zu sein. Bin ich jetzt verrückt oder hatte der Typ keinen Kopf mehr? Die Kapuze hat diesen kleinen Schönheitsfehler kaschiert. Dann sind die roten Henker Dämonen. Sieht so aus. Du liebe Zeit, die haben uns gerade noch gefehlt. Besser, du überlegst dir eine gute Story. Bin für jeden Vorschlag dankbar. Keine Bewegung! Die Hände hinter den Kopf! Es ist gut, Corporal. Ich kenne diese Männer. Captain Hamilton? Mann, John, Da haben Sie aber nicht lange gewartet. Verzeihung, Sir. Soll ich die Unfallstelle absperren? Ja, tun Sie das. Mann, bin ich froh, Sie zu sehen. Ich freue mich auch. Wie lange ist das jetzt her? Dass wir gemeinsam den Spuk gejagt haben. 1-2 Jahre. Und Sie sind Zuko, nehme ich an. Ja, richtig. John hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Das will ich doch hoffen. Okay. Dann schlage ich vor, wir besprechen alles weiter in meinem Büro. Fein. Aber machen Sie sich auf einiges gefasst. Dienstag, 19.23 Uhr, Hauptquartier der City Police, New York. Das hört sich aber gar nicht gut an, John. Dessen bin ich mir bewusst. Und Sie haben die Entführung gesehen, Mrs. Boyle? Ja, ich war dabei. Für mich hört es sich danach an, als wären diese Skelettkopfs eine Art Zulieferer für Sinistro. Wenn der Kopflose tatsächlich Hank Stone war. So oder so sollten wir bei den Horrorcops anfangen. Das denke ich auch. Die Cops führen zu den roten Henkern. Die Frage ist nur, wie wir an die Horrorcops rankommen. Wartet mal. Dieser Sergeant Tucker hat mit Sicherheit einige der Zeugenaussagen aufgenommen. Vielleicht helfen die uns weiter. Soll ich die Unterlagen herbringen lassen? Das brauchen Sie nicht, Sir. Corporal Wanden hat heute Abend wieder Dienst. Er wird uns schon helfen. Wie Sie meinen? Wir sollten Bill anrufen. Ja, du hast recht. Darf ich? Natürlich, hier. Ach, Mist. Was ist? Der gute Bill telefoniert. Dreimal darfst du raten, mit wem. Oh, Sheila, ich vermisse dich auch. Natürlich, Liebes. Und pass mir ja gut auf den Kleinen auf. Oh, ich muss zur Tür. Wahrscheinlich John. Nein, sicher nicht. Okay, grüß mir, Schau, bis bald. Ich dich auch. Ja, ich komme schon. So was Herzloses. Da merkt man mal wieder... Bevor wir mit der Suche nach den Horrorcops begannen, fuhren wir ins Hotel. Ich musste meine Waffe nachladen und außerdem wollten wir Bill abholen. Während Laurie in der Bar wartete, nahmen Zuko und ich den Aufzug. Diese Laurie scheint ja ein Auge auf dich geworfen zu haben. Ach. Nein, wirklich. Hattet ihr mal was zusammen? Zuko, es gibt gewisse Dinge, die dich nichts angehen. Ich wusste es doch. Was? Na, dass da was war. Da war nichts. Warum bist du dann so gereizt? Ich bin nicht gereizt. Oder hat sie dir einen Korb gegeben? Zuko? Ein Glück. Das kannst du laut sagen. Ich hole Bill. In Ordnung, bis gleich. John! Was ist? John, komm schnell! Was ist los? Bill ist weg. Was meinst du mit weg? Die Tür war aufgebrochen und von Bill fehlt jede Spur. Vielleicht ist er nur mal raus. Und was ist das? Mein chinesischer Freund zeigte auf den Boden. Ich schluckte. Ich sah einen tiefroten glänzenden Fleck. Es war Blut. Es ist noch frisch, John. Oh nein. Wir müssen Captain Hamilton anrufen. Hamilton kann uns nicht helfen. Kidnapping ist ein Fall fürs FBI. Und ich habe keine Lust, auch noch die G-Men am Hals zu haben. Ich gehe ran. Schalte auf Lautsprecher. Ja. Hallo? Vermissen Sie nichts? Wer spricht da? Sie kennen meinen Namen. Sinestro? Kluger Junge. Wo ist Bill? Ich habe ihn. Und er lebt. Noch. Was verlangen Sie? Das werden Sie noch früh genug erfahren, Sinclair. Verdammt. Komm, Zuko. Wir müssen sofort los. Aber einer muss hierbleiben und auf das Telefon aufpassen. Das kann Laurie übernehmen. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Dienstag, 21.04 Uhr, Polizeirevier auf der 123. Straße, New York. Ja? Mein Name ist John Sinclair. Ich möchte zu Corporal Ray Wanden. Kommen Sie rein. Guten Abend. Guten Abend. Wer ist Ihr Freund? Mein Name ist Zuko. Mr. Zuko. Bitte können wir mit dem Corporal sprechen, Sir? Ray ist noch nicht aufgetaucht. Wahrscheinlich krank. Das glaube ich nicht. Ich war heute noch bei ihm. Oh, dann rufe ich besser mal bei ihm an. Namens Henry, ist Ihr Sohn da? Nein? Tatsächlich? Verstehe. Dann wird er wohl gleich hier auftauchen. Danke, Sir. Gute Nacht. Ray hat seine Wohnung pünktlich verlassen. Dann ist ihm etwas zugestoßen. Immer mit der Ruhe, Mr. Sinclair. Vielleicht hat Ray unterwegs einfach nur einen Junkie aufgegabelt. Oder er ist in irgendeiner Kneipe hängen geblieben. Du sagst es, Rick. Rufen Sie ihn doch über Funk. Wollen Sie mir meine Arbeit erklären, Mann? Nein, es ist nur... Was? Es ist jemand entführt worden. Passiert hier laufend. Sie können Ihre Aussage auch bei mir machen. Ich schätze, Sie werden mir nicht glauben. Sagen Sie nicht, die Skelettcops hätten wieder zugeschlagen. Da wären wir ja wohl nicht die Ersten, wie? Stimmt. Und Sie wären auch nicht die Letzten, deren Aussage auf einem großen Stapel landet. Und dieser Stapel steht wohl dicht neben dem Mülleimer. So ungefähr. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich mal einen Blick auf diesen Stapel werfe? Wollen Sie mich verscheißern? Ich bin Oberinspektor bei Scotland Yard und habe gewisse Vollmachten. Warten Sie. Sparen Sie sich die Mühe. Ich lasse mir von niemandem in die Karten sehen. Sie sind dazu verpflichtet. Die Aussagen liegen alle im Keller. Da müsste ich erst jemanden abstellen, der sie sucht. Bitte, Sie haben doch zwei Mitarbeiter. Die sind beschäftigt. Davon sehe ich aber nichts. Dann schauen Sie doch genau hin, Sie Klugscheißer. Ah ja, verstehe. Sie wollen mir nicht helfen. Leider sind mir die Hände gebunden. Dürfte ich von hier aus telefonieren? Aber sicher doch. Nein, das war die Wahlwiederholung. Sie müssen... Sorry. The number you have reached is not in service. Ich dachte, Sie hätten Henry Wandin angerufen. Machen Sie, dass Sie aus meinem Revier kommen. Plötzlich standen die anderen beiden Cops auf und zogen ihre Dienstwaffen. Zuko und ich wichen langsam zurück, spannten jeden Muskel. Mir war jetzt klar, dass etwas in diesem Revier nicht stimmte. Und dann hörte ich ein Geräusch rechts von mir. Eine Tür war in die Wand eingelassen. Die Klinke bewegte sich. Auch Tucker sah den Griff und wurde blass. Er hechtete zur Tür, doch bevor er sie erreicht hatte, wurde sie aufgedrückt. Eine blutüberströmte Gestalt kippte in den Raum. Es war Ray Wandin. Corporal! Helfen Sie mir! Verdammt, was... Bleiben Sie stehen! Ich kam nicht mehr dazu, meine Beretta zu ziehen, denn die Cops zielten mit ihren Waffen auf uns. Und dann geschah das Unfassbare. Sie sind schlauer, als wir vermutet hätten, Sinclair. Die Haut auf den Gesichtern der Männer zog sich zusammen, schien von den darunterliegenden Knochen aufgesaugt zu werden. Die schaurige Transformation dauerte nur einige Sekunden. Und dann standen sie vor uns. Die Horrorcops. Sinestro wird zufrieden mit uns sein. Was haben Sie vor? Wollen Sie uns töten? Nicht so ungeduldig, Geisterjäger. Los, Vince. Nimm ihnen die Waffen ab. Okay, Sinclair. Die Beretta zuerst. Langsam. So ist es richtig. Und jetzt den Dolch. Was? Ray Wandin hatte mit letzter Kraft einen kleinen Aktentisch gepackt und umgekippt. Der Lärm lenkte die Cops für den Bruchteil einer Sekunde ab. Das war unsere Chance. Ich zog den Dolch und rammte ihn mit voller Wucht dem Horrorcop zwischen die Rippen. Ja. Gleichzeitig warf sich Zuko zur Seite und schoss im Fallen auf den zweiten Corporal. Der Schädel des Horrorcops zerplatzte. Jetzt war nur noch Tucker übrig, doch der schoss wild um sich, sodass ich mich nur durch einen Sprung hinter die Couch in Sicherheit bringen konnte. Vorsicht, John! Zuko? Ich bin in Ordnung. Wo ist Tucker? Keine Ahnung, hat sich wahrscheinlich verkrochen. Er ist draußen. Kümmer du dich um Wandin. Ich schnapp mir den Kerl. Viel Glück, John! Ich sprang in Loris Chrysler. Zündschlüssel rein, anlassen, Kupplung, Gang, Gas. Dieser Tucker durfte mir nicht entkommen, ganz gleich, was geschah. Und so begann eine mörderische Jagd durch New York. Ja, hallo? Wer ist da? Mein Name ist Laurie Ball. Wo ist Sinclair? Er wird gerade von zwei FBI-Agenten verhört, aber ich bin instruiert. So, das FBI. Aber ich kann ihm etwas ausrichten. Das solltest du auch. Hör mir genau zu, denn ich sage es nur einmal, hörst du? Nur einmal. Wenn Sinclair seinen Freund Bill Connolly lebend wiedersehen will, muss er meinen Kopf finden. Er hat genau 24 Stunden Zeit. Wenn er versagt, stirbt Connolly. Hast du das verstanden? Ja, verstanden. Gut. Sehr gut. Oh mein Gott. Mit zitternden Händen legte Lori den Hörer auf. Was Sinistro in 300 Jahren nicht geschafft hatte, sollte John innerhalb von 24 Stunden bewältigen. Eine unlösbare Aufgabe. Lori sank in die Knie und begann zu weinen. Ende des ersten Teils.